Am 22. Juni fand auf dem Erziehungsplatz vor dem Museum Sinzon eine Veranstaltung der Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Frauenbundes zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus vom 25. Juni statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre betreffender Bereiche, die Mitarbeiterinnen und Mitglieder des Frauenbundes im Kreis Sinzon vom Bezirk Südfanghe. Die Referenten und die Rednerinnen entlarvten und verurteilten, dass die US-Aggressoren, die während des strategischen zeitweiligen Rückzuges im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg in Sinzon eingedrungen waren, verschiedene reaktionären Organisationen gebildet und in knapp 2 Monaten über 35.000 Patrioten und Bewohner, die 1/4 der gesamten Bevölkerung des Kreises ausmachten, auf brutalste Weise getötet hatten. Und dabei fassten sie den festen Entschluss dazu, an den Feinden Blutrache zu nehmen. Auf der Veranstaltung wurde ein Gedicht rezitiert, das das Rachegefühl der Koreaner widerspiegelt.